Leute, die nicht mit dem regieren, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, oder die den Hukum von Allah subhanahu wa ta'ala wegmachen, es ändern, es für nichtig erklären, oder der Schirk und Kufr dieser Leute ist eindeutig im Koran. Tamam? Wer jetzt Regierer, die Mächte heute nicht zum Käfer erklärt, zum Beispiel den Leuten wird ja gesagt, ja Bruder, wer den Takfir auf ihn machen will, der soll das machen, aber er soll die Leute in Ruhe lassen, die es nicht machen. Bruder, das geht nicht, das ist Batel. Warum? Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Leute für Muschriks erklärt, für Kuffar erklärt, die seine Gesetze nicht ausführen oder es leugnen oder es nicht akzeptieren oder es ändern oder komplett aus der Welt schaffen, Allah subhanahu wa ta'ala hat kein Ikhtilaf über diese Leute. Und da, wo Allah subhanahu wa ta'ala nichts anderes sagt, darfst du auch nichts anderes sagen. Ist verstanden? Zum Beispiel, ich habe ja von Isaac ibn Rawahi schon vorgelesen, er sagt, im At-Tamhid überliefert er einen Konsens. Gelehrten haben einen Konsens darüber, wer Allah beleidigt, wer den Gesandten beleidigt, wer einen Hukum von Allah wegmacht oder wer einen Propheten tötet, auch wenn er sein Islam zeigt, er sagt von sich aus, dass er Muslim ist, er sagt, die Gelehrten haben einen Konsens, dass diese Person ein Käfer ist. Guck mal, Isaac ibn Rawahi ist einer von den Salaf. Die Ummah hat keinen Ikhtilaf in der Sache, wenn jemand von Allah subhanahu wa ta'ala einen Hukum wegmacht. Die Ummah hat ein Ijma darüber. Und ich lese jetzt zum Beispiel noch ein Ijma vor, subhanallah. Ibn Hazm, rahimahullah, er sagt in seinem Muhalla, la khilafa bayna ithnaini minal muslimin. Nicht mal zwei Leute haben ein Ikhtilaf, haben eine Meinungsverschiedenheit. Und das ist ein berühmter Ausspruch für Ibn Hazm, wenn er einen Konsens überliefert. Tamam? Er sagt, nicht mal zwei Muslime haben ein Ikhtilaf darüber, über wem? Anna man hakama bi hukm al-Injil. Wer mit dem regiert von Injil, von der Bibel, er regiert mit der Bibel. Mimma lam yati bin nasi alayhi wahyun fi shari'at al-Islam. In einer Masala, wo die Religion des Islams nicht gesprochen hat. Guck mal, einer regiert mit der Bibel in einer Masala, wo Koran und Sunna nicht gesprochen hat den Urteil nicht gegeben. Er sagt, فَإِنَّهُ كَافِرٌ مُشْرِكٌ خَارِجٌ عَنِ الْإِسْلَامِ. Zweifellos, er ist ein Käfer, er ist ein Muschrik und er ist raus aus dem Islam. Tamam? Bruder, jetzt überleg mal, in einer Masala, wo der Islam nicht spricht, nicht mal dort darfst du mit irgendwas regieren, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht herabgesandt hat. Und vor allem, guck mal, dass er Bibel sagt, ist sehr, sehr wichtig. Weil eigentlich, die eigentliche Bibel von Isa a.s. ist ja auch von Allah. Aber warum hat er das dann hier gesagt? Ach, der Koran hat seinen Hukum aufgehoben. Guck mal, auch wenn eine Sache, was ursprünglich von Allah kommt, nicht mal damit darfst du regieren in einer Sache, wo Koran und Sunna nicht gesprochen hat. Das ist eigentlich ein Beispiel, hier kannst du für Bibel alles einsetzen. Tora kannst du einsetzen, Zabur kannst du einsetzen, Demokratie kannst du einsetzen. Laizismus kannst du einsetzen. Ist das verstanden, Bruder? Ach, das ist eine sehr wichtige Sache, subhanallah.